Üben jetzt Sie. Welcher der gehörten Ausdrücke passt? Ergänzen Sie die Sätze. Jetzt will meine Chefin schon wieder, dass ich länger im Büro bleibe. Die hat sie. Die hat sie wohl nicht mehr alle. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Zu mir hat sie auch gesagt, dass ich zu wenig arbeite. Die tickt. Die tickt wohl nicht richtig. Schaut euch diesen Stapel Dokumente an. Das soll ich bis morgen erledigen. Die Chefin hat ja einen... Die Chefin hat ja einen Vogel. Willst du wirklich, dass ich dieses Projekt auch noch übernehme? Du bist... Du bist ja lustig.